Abschnitt 14 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil: Mordidyll, Neue Straße 8, Teil 2. In der großen Geschäftsbücherfabrik von Edler und Kriesche wurde in der Inflationszeit im Auftrage der Deutschen Reichsbank Papiergeld gedruckt. Dabei kam Druckpapier abhanden, aus welchem falsche 50-Mark-Scheine hergestellt wurden, die im Betriebe der Firma plötzlich auftauchten. Die Firma wendete sich zur Aufklärung des Falles an die Detektivzentrale ehemaliger Polizeikommissare, welche von einem Grenzpolizeikommissarius Olfermann geleitet wurde. Dieser erhielt Auftrag, die Fälscher zu ermitteln, und ihm wurde empfohlen, sich mit Hamann in Verbindung zu setzen, der in früheren Fällen so gute Spitzeldienste geleistet habe. Olfermann erhielt nun in der Tat von Hamann einige günstige Fingerzeige, so dass er die Verbindung mit Hamann fortan auch fernerhin aufrecht erhielt. Kaum eine zweite Gestalt in dem großen Kriminalprozesse ätzt sich so ehern in die Erinnerung ein wie dieser Kriminalkommissarius A.D. Olfermann, Beamter eines Herrn von Wilms, welcher vorsteht dem vom Niedersächsischen Adelsbund begründeten Detektivinstitut Heimschutz. Ein stocksteifer, langer, dürrer, von moralischer Entrüstung geschwellter Würdeherr, in schwarzem Gehrock mit dunklen Glacé-Handschuhen, die Augen hinter einer goldenen Brille verborgen. In jeder Bewegung der untadelige, honorige, gestrenge Beamte, mit sonorem Pathos unter Eid, jede nähere Bekanntschaft mit Hamann entrüstet ableugnend und weit von dem Verbrecher abrückend, bis ihm Schritt für Schritt nachgewiesen wird, dass er mehrfach von Hamann Geld und Geschenke angenommen hat, dass er mit Hamann in vielen Fällen zusammenarbeitete und schließlich, als er am 1. April 1923 aus seiner Detektivzentrale ausschied, dem Hamann gemütlich den Vorschlag machte, gemeinsam ein eigenes Detektivgeschäft zu gründen. Denn Hamann hatte es verstanden, ganz in das Vertrauen des Wohlhabenden, aber immer auf neue Verdienstmöglichkeiten erpichten, nicht allzu wählerischen, aber doch hochbürgerlich korrekten Herrn sich einzuschleichen. Er erzählte bei gemeinsamen Beratungen im Café, im Restaurant, in seiner oder in Olfermanns Wohnung von seinen guten Beziehungen zu Verbrechern und Polizei, von neuen Methoden in der Entdeckung von Verbrechen, nach denen er arbeite, und hatte den Olfermann schließlich so weit, dass sie gemeinsam begründeten das amerikanische Detektivinstitut Lasso. In der Tat, das Lasso, welches Hamann fortan zum Einfangen seiner Mordopfer auszuwerfen pflegte. Hamann ließ einen Stempel verfertigen. Olfermann stempelte in Hamanns Wohnung verschiedene Ausweise, welche mit einem Lichtbild versehen wurden und folgendermaßen lauteten: Inhaber dieser Karte ist Detektiv der Lasso und arbeitet für das hannoversche Polizeipräsidium. Er bittet alle in Ausführung seines Berufes um Beistand. Lasso-Detektive. Von diesem Ausweis machte fortan Hamann bei seinen Streifzügen im Bahnhof den ausgiebigsten Gebrauch. Auch noch, nachdem im Juni 1923 die Freundschaft mit Olfermann in die Brüche ging. Nachmals, während des Prozesses, spielte diese Ausweiskarte eine willkommene Rolle zur Entlastung der Polizeibehörde, weil mittels ihrer leicht zu erweisen war, dass Hamann als Privatdetektiv und nicht mit offizieller Unterstützung auf dem Bahnhof seine Mordzüge unternommen hat. Zu allen diesen dunklen Erwerbs- und Einnahmequellen des Hamann in den Jahren 1922 bis 1924 kommt nun noch eine dunkelste. Denn wenn es uns auch gelingen sollte, den ganzen wunderlichen Komplex nach allen Seiten hin zu durchleuchten, so bleiben doch zwei Punkte tief im Dunkel. Erstens der unmittelbare Mordakt, von welchem Hamann, der sonst mit breiter Geschwätzigkeit alles aufklärt, immer nur störrisch und widerwillig Beschreibungen gibt, und zweitens der mystische Fleischhandel, den er stets abschob auf einen Unbekannten namens Schlachterkarl, von welchem er bald aus Ricklingen, bald aus Ronnenberg, bald aus der Markthalle das Fleisch bezogen haben will, welches er zur Hälfte des sonst für Pferdefleisch üblichen Preises in kleinen, knochenlosen Stücken oder als Hackfleisch auszubieten pflegte. Er belieferte damit die Familie des Friseurs Wegehenkel und deren Bekannte und bezahlte auch die Waschfrau Johanne Alsdorf, bei der er seine Wäsche reinigen ließ und durch die er gelegentlich auch Wäschestücke verkaufte, eine arme, verkümmerte, fast leichenhaft aussehende Frau, statt mit Geld immer nur mit frischem Fleisch. Vollends, als er zu der Familie Engel in die rote Reihe zog, wurde das von Hamann gelieferte Fleisch in der Speisewirtschaft des Vater Engel verwendet. War denn nun aber in dem ganzen neuen Straßenviertel niemand, der an diesem offensichtlich lichtscheuen Treiben Anstoß nahm, niemand, der sich gelegentlich Gedanken darüber machte? Doch, es wurden in der Tat verschiedene Male Anzeigen erstattet und Haussuchungen abgehalten. Aber es war, wie wenn alle Dämonen der Finsternis mit Hamann im Bunde stünden. Schräg gegenüber der Hamannschen Wohnung liegt ein Zigarrenladen, in dem er sich täglich Zigarren und Zigaretten kaufte. Der Zigarrenhändler Christian Klobes, ein zweifellos cholerischer und eitler, aber scharfsinniger Mann, fand das Getriebe in der Nachbarschaft stets verdächtig und sagte seinem Nachbar, dem Klempner Lammers, wenn sie abends vor der Tür ihr Schwätzchen hielten: »Karl, dat geit nicht tau mit rechten Dingen. Dat fehle Jungensvolk. Ich glaube, he letzerin, aber sei kümmt nöch wer der Rute.« Und Lammers antwortete: »Wat ich glaube, he verköft Jungens nach Afrika, an de Fremdenlegion.« Daraufhin beruhigte man sich zunächst, aber Klobes beschloss, den merkwürdigen Nachbarn gelegentlich mal hochzunehmen. Als Hamann eines Mittags wieder Zigarren kaufte, begann der dicke Klobes: »Sagen Sie mal, Herr Nachbar, bei Sie kommen die vielen jungen Leute. Sie haben gewiss eine Stellenvermittlung.« Hamann blickte misstrauisch auf. Dann rief er plötzlich auf eine am Laden vorübergehende Frau zeigend: »Dunnerslach, die muss ich sprechen, das ist eine Bekannte.« Und fort war er. Aber der Zigarrenhändler beobachtete, dass er die Frau nicht anredete, sondern um die nächste Ecke bog. Seither ließ Hamann sich in dem Zigarrenladen nicht mehr sehen, denn von solchen kleinen Schlauheiten saß der Mann voll. Als ihm die Hauswirtin Rehbock nach einem Zank das Zimmer sperren wollte, stieg er von außen durchs Fenster. Aber um die Glasscheibe nicht bezahlen zu müssen, lief er zum Schein auf der Straße hinter einem Jungen her, stieß selber im Vorbeilaufen das Fenster ein und brüllte dabei über die Gasse: »Haltet den Jungen, er hat das Fenster eingeschmissen!« Dann erst kletterte er durch die zertrümmerte Scheibe. Der Zigarrenhändler, der Klempner und noch eine Nachbarsfrau verabredeten, sie wollten aufpassen, was mit dem Kriminal los ist. Kam man nachts durch die alte Gasse, so sah man hinter den Fensterläden Schatten auf und ab wogen, und mehrmals bemerkten die Beobachter, dass in dem Zimmer Personen sich bewegten, die völlig nackt schienen. In anderen Nächten brannte ein gedämpftes Gaslicht. Alles war dicht verhängt und man hörte bis zum frühen Morgen dumpfes Hämmern, Klopfen und Sägen, als wenn in dem Raume, in dem übrigens auch ein sogenannter Fleischwolf stand, Knochen gehackt oder Fleisch bereitet würde. Da die dort einströmenden Jungen manchmal Geflügel oder Kaninchen brachten, einige Male auch eingefangene Hunde in dem Raum geschlachtet wurden, wobei Hamann sich benahm, als ob er das Schlachten nicht mit ansehen könne, so hatte man auch aus diesen Geräuschen lange keinen Arg. Immerhin verabredeten sich die Nachbarn, als in den Zeitungen so viele Anzeigen von vermissten Knaben zu lesen waren, sie wollten sich die Gesichter der jungen Leute merken, die in Hamanns Gesellschaft auf der Insel gesehen wurden. Als nun wieder einmal ein junger Mensch, Sohn eines höheren Beamten aus Darmstadt, der auf der Durchreise sich in Hannover aufhielt, verschwunden war, da ging der brave Zigarrenhändler aufs Polizeipräsidium und ließ sich die Fotografie des Vermissten zeigen. Und richtig, es war einer von den jungen Leuten, die er in Hamanns Gesellschaft gesehen hatte. Es wurde denn auch sofort eine Haussuchung bei Hamann angeordnet, aber es war, als ob auch in diesem Falle die Dämonen der Unterwelt schützend vor dem Verbrechen ständen. Man fand zwar Kleider von dem Jungen, Hamann gab auch sogleich zu, dass er mit dem jungen Manne wieder natürlichen Verkehr gehabt habe, bestritt aber den Verbleib des jungen Mannes zu kennen. Und wirklich stellte sich einige Tage später der Verschwundene bei seinen Eltern in Darmstadt wieder ein. Und als nun abermals der biedere Klobis auf dem Polizeipräsidium erschien, um Verdächtiges anzuzeigen, wurde er als ein lästiger Quengeler grob angelassen und verlor nun die Lust, noch weiterhin als privater Späher tätig zu sein. Und doch beobachteten er und seine Frau gerade um diese Zeit einen Vorgang, der leicht zu einer Entdeckung hätte führen können. Sie hatten bemerkt, dass Hamann oft gegen Abend mit Paketen oder mit Säcken seine Wohnung verließ und schlichen ihm an einem Maiabend in der Dämmerung nach, als er mit einem schweren Sack die Leine entlang in die Masch ging. Hinter einem Busch versteckt sahen sie, dass er den Sack in den Fluss warf. Bei solchen Beobachtungen wäre wohl im Laufe der Zeit der Mordbetrieb ans Licht gekommen, wenn nicht Hamann am 9. Juni aus der Neuen Straße fort und nach Rote Reihe 4 verzogen wäre, wo er eine im dritten Stockwerk belegene, unmöblierte kleine Bodenkammer von einer Frau Engel gemietet hatte. Granz machte den Umzug nicht mit. Er saß vom April bis Juli im Gefängnis, weil er eine aus einer Kaserne gestohlene wertvolle Stoppuhr unterschlagen hatte. Als er wieder herauskam, trieb er sich zunächst herum, nächtigte auch gelegentlich wieder bei Onkel Hamann, zog dann aber schließlich mit seinem Freunde Hugo Witkowski zusammen nach Burgstraße 14, wo sie von einer Arbeiterfamilie namens Krone ein Zimmer mieteten. Sie lösten sich einen Gewerbeschein und begannen auf Jahrmärkten und in Wirtschaften mit unechten Ketten, Ringen und Uhren zu handeln, führten im Übrigen ein rechtes Luderleben und bekamen auch Geld von ihren Bräuten. Das Verhältnis zu Hamann aber wurde fremder und feindlicher. Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Klaus Missfeld.